2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 2. Round Top, Texas. Josef Emanuel Knutzen. Hier stand einen großen Hardware-Store und da haben zwei Männer haben den Hardware-Store gehabt. Schulz, er kam von Deutschland, Willi Schulz. Der andere war der Willem Kneip. Und die haben einen Trail gehabt nach dem großen Saloon hin. Da war kein Courthouse, helfen bauen, das Courthouse. Da war ich ein Junge, 14 oder 15 Jahre alt. Der hat das alle gesägt bei Hand. Der kam auch von Deutschland. Sein Name war Graf. Der gerade wie Graf Zipplin, so hat er seinen Namen gespielt. Da sind welche noch, meine Eltern, die noch Deutsch sprechen. 35, 30 Jahre, aber jüngere geht's nicht mehr. Ich bin ja 41. Die Deutschen kamen ungefähr 1850 schon. Ich glaube, war der ein Bischof oder sowas von Nassau? Die kauften 4000 Acker Land hier südlich von Roundup. Und wollten ein Plantation da gründen und so weiter machen. Und das ging nicht. Und dann kam der Bürgerkrieg. Und danach die Amerikaner verkauften ihr Land an die Deutschen. Und dann mehr Deutschen kamen. Und bis ungefähr 1900 kamen die Deutschen hier. Muss ich denn so ein Städtlein hinaus? Bei Galveston sind sie angelandet und von da sind sie mit dem Ochswagen gekommen bis Rosneft, die outside waren. Beam, die haben da einen Store gehabt, Halemitscheks haben sie gehießen. Und sie war so ein Stück von Doktor. Ich bin da viel hingegangen mit ein paar Nickels in die Tasche, die haben meine Onkels mich gegeben. Die Urgroßeltern kamen von Deutschland, welche aus Preußen und ich glaube, welche aus Schlesien auch oder Ostsachsen, Schlesien irgendwo und näher darum. Über Galveston und dann strack hier nach Roundup hin. Die Sachs-Familie überhaupt, ja. Früher hast du Plattdeutsch gehört und dann so etwas anderes nach. So wenn ich war schon zweimal in Deutschland und so zugehorcht und nach dem Süden, dann das sind ein paar, die sprechen so, aber meistens ist es so wie Norddeutschen. Die Knutzens haben auch Plattdeutsch gesprochen. Die ich habe schon einen schönen Namen gekriegt. Die Mama war zu Hause mit noch einem Baby. Und der Vater hat mich runtergefahren nach die Kirche in der Bogie und hat mich gebaptized lassen. Und da hat er gefragt, hast du einen Namen für den Jungen? Da hat der Papa gesagt, no, hab nicht. Weil wir geben ihm Namen aus der Bibel. Dann haben sie mich Joseph genommen. Da hat er gefragt, sollte er einen Mittelnamen haben? Da hat der Papa gesagt, oh, ja, I guess it's all right. Da hat er gesagt, das ist all right. Kannst du ihm auch einen Mittelnamen geben? So haben sie mich Emmanuel, auch einen biblischen Namen ja. gegeben. So habe ich einen hübschen Namen. Und ich habe hier unten einmal einen Speech gemacht für die Nassau-Leute. Die haben Reunion alle 2 Jahre. Und da habe ich einen Talk gemacht. Und da kam die eine alte Frau rauf, die kam von Kalifornien. Das war ein Pastor, seine Tochter, von Waldig her. Aber nicht der Pastor, was mich gebaptized hat. Und die kam dann hin und hat die Arme um mich gemacht und hat gesagt, you are my little Joseph. Und dadurch habe ich ausgefunden, dass sie war die Witness, dass ich getauft war und mit dem Papa nach die Kirche gefahren. Ich habe ein Bild, ich wünsche, ich hätte es hier, ich hätte es dich geben. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, das ja. Haus ist so verplündert. Ich habe ein Mädchen geheiratet hier unten von Shelby, Texas. Die kam von einer Familie, da waren 10 Kinder. Die haben Webers geheißen. Ah ja. Friedrich Weber. Sie waren Seifert von zu Hause. Die alte Seifert kam auch von Deutschland. Die haben eine große Farm gehabt. Und da habe ich ein Pferd hingebracht und da war es schon dunkel, wo ich das Pferd dahin gebracht habe. Er musste ein Pferd haben auf die Farm, eins war verreckt oder voll Läuse, oder ich weiß nicht mehr, was los war. Und da stand die ganze Familie auf der Galerie. Und inside waren die Lampen schon angesteckt und waren ready for supper, for Essen. Und dann, nachher, wo ich fort war, sind die Mädchen upstairs gegangen. Er hatte 4 Mädchen, glaube ich. Oder waren es 5. Und dann hat das, die Sadie, die war auch da, und die hat gesagt, Wunder, wo reitet der Mann jetzt im Dunkeln? Ich war horseback. Und dann haben die Mädchen davon gesprochen. Und dann hat sie nächsten Morgen, wo sie Frühstück gegessen haben, da hat sie ihre Mutter wieder gesagt, Mensch, ich habe lange wach gelegen und habe gedacht an den Mann in den Dunkeln, dass er 7 Mal durch den Dunkeln reiten muss. Und dann hat der Alte geschimpft. Macht, dass ihr esst. Wir müssen ins Feld gehen. Wir haben Arbeit, Unkraut, überall und alles. Und die Frau habe ich dann geheiratet noch. Es war spaßig. Steht ein Haus, da hat meine Schwester drin gewohnt. Die haben das hier durchgeschleppt. Mhm. Und da hat das Luder hier die Drähte hochgehalten. Und da habe ich gesagt, das wäre gut. Wegen da oben bei der Bank haben sie alle runtergerissen, aber war Feuer an die Drähte überall hier rum. Habe ich gesagt, er täte ein gutes Ding. Und ich habe ihm auch gesagt, die jungen Leute, die horchen nach ihm. Wenn er gesagt hat, wo die Jacks hin sollten und die come along, so und das da oben. Da haben sie nach ihm gehorcht und es war ein Schwarzer. Er war alt, hat Haare gehabt über das ganze Gesicht. Und dann habe ich gesagt zu ihm, dass ich wäre groß gewachsen mit 3 Generation Negers. Schwarzer. Mhm. Colored people, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, ich hätte noch nie gesehen in der Bibel, wo sie sprechen täten von colored people. So was hat er noch nie gehört. Und da habe ich ihm gesagt, ich kenne dich nicht bei Namen. Ich weiß bloß, dass du schwarz bist und ich bin weiß, das weiß ich. Und deswegen habe ich gesagt, colored people. Und dann ist er, das hat er nicht geliked. Sie, ich habe gesagt, ich habe die Leute studiert bis Rom hin, in ancient history. Nicht bloß hier, was in der Bibel hat gestanden und so weiter. Und ich sage, inside dem Haus liegen drei Bibeln auf dem Tisch. Muslim Bible und die Baptist Bible und die Lutheran Bible. Es liegt alle drin, alles durcheinander. Und das hat er nicht geliked. Zu dem Schmarrt für seine Hosen, das was los ist. Die machen viel Trouble in Houston. Meine Leute haben früher, wenn die Schwarzen hatten eine Wedding, dass sie sich verheiratet haben oder so, dann haben meine Leute eben Kuchen gebacken für sie und haben sie geschenkt für eine Wedding. Die haben keinen Streit gehabt. Der Henry Thompson, das war der erste Thompson, was mit dem Grandpa aufgekommen war. Und einmal hat er zu meinem Grandpa gesagt, er tät fortmoven. Und da hat der alte Knutz gesagt, warum? Warum bist du wegmoven? Oh, er will heiraten und er will die Late heiraten. Hat eine Schwarze gehabt, die tat er Kurden. Er will die Late heiraten und er hat vielleicht 12 Kinder. Haus wäre zu klein. Und da hat mein Vater gesagt, well, wir bauen dich ein größeres Haus. Die Schwarzen haben gelernt, wie Kotten zu raisen und die hatten Land. Eine Masse haben ihr Land verloren. Aber die konnten alle Farm. Die haben gelernt, wie Kotten zu raisen und so. So was wie das. Da ja. War nichts verkehrt. Jetzt sind sie verdreht geworden. Die sind weggemoved, haben Land. Und es sind so viele in Husten da unten, die machen Trouble. Aber ja. Nicht alleine. Da ist auch eine Masse Weiße schon. Die bringen sogar Pistolen nach die Schule und so einen Dreck wie das. Ja. Das habt ihr da drüben nicht. No, no. Die haben hier auch eine Masse gesessen. Aber seit unsere Texas Rangers nicht mehr da sind, die Leute wollen so eine Rangers nicht. Die Bande war strikt. Die, wenn da was verkehrt gegangen ist, die sind dahinter gegangen. Mein Vater hat eine Drehorgel gehabt. Und die hat er rumgefahren mit einem Team, mit Esel und Pferd. Und der hat Musik gemacht für die Bälle darum. Ich habe ein paar Mal hier unten vor ein Fest habe ich die Orgel gespielt. Dann haben sie nach LaGrange genommen, da wollten sie sie gebrauchen. Und haben sie in der Garage hingestellt, da haben sie ein Feuer gehabt und haben sie aufgebrannt. Ja, ich wünsche, das war ein hübsches Ding. Die tat ja. Passen in eine große Box, die war in Deutschland gemacht. Die waren alle deutsch. Recknagels, Puppes und Krauses und so eine Name hatten sie denn. Und Saxes, S-A-C-K-S, Saxes. Mhm. Die kamen von Saxon, Germany, die Leute. Das waren auch Musikanten. Die haben hier viel Musik gemacht, auf 4. Juli und so weiter. Und Etzels und Kneipps, eine Masse von die Alten, die waren in die Civil War. Weißt du, noch her war ihr Krieg hier. Mein Onkel hatte ein Blaskapelle gehabt und die Musik war hier. Etzel hieß der. Die haben eine Etzel-Blaskapelle gehabt. Und meine Tante hatte noch die Noten gehabt und die Noten hat die mir jetzt geschenkt. Und dann haben ich und meine Freunde so eine kleine Kapelle gegründet und dann ging es so an und bis heutzutage spielen wir immer noch. Musik. Hier wollten sie immer mich einen Marshal machen, aber ich habe da nicht mehr drum gefühlt. Town Marshal. Unser Town Marshal ist tot. Ich hatte genug Truppe, wo er Marshal war. Er war alt und war in den Krieg in 1918 oder 1919, glaube ich, ist er hierher gekommen. Und da hat ihm nichts gebordet. Er war easy going, konnte die Kappe verlieren. Und Handcuffs hat er nie mitgebracht. Ich habe öfter die Collars abgenommen von den Hunden, wenn man Besoffenen hatten oder einer was gesoffen hat hier mit den Deutschen. Eine Masse Leute dürfen nicht trinken mit deutschen Leuten oder Beam. Die trinken immer, sie. Mhm. Und die beheben sich damit. Aber wenn so einer aus einer Stadt kommt, der wird so wild. 1, 2, 3 ist das Leute in Trouble. Eine Masse Leute dürfen gar nichts trinken. In Frankreich und in Deutschland, da wird immer getrunken. Meine Leute da drüben, was hinter uns geblieben ist, die haben in die Grandma ihr Haus gewohnt. Die ihr Name war Oltmann, Van Oltmann, O-L-T-M-A-N-N. Und da war die Weinbottle und das war immer auf dem Tisch. Das haben die nie weggenommen. Die Gläser auch, hat mein Bruder gesagt. Der hat gesagt, ich müsste mal einen Trip nehmen nach Deutschland. Dann täte ich mal auswählen, wie die Leute da leben. Er meinte, an die River lang, wo die weißen Steine wären, da hätten die Leute ihr Zeug hingelegt, dass es trocken tat, wenn sie waschen tat, hat er mich erzählt. Ein Lied aus der Heimat kann Wunder vollbringen. Man fing an zu singen und die Sterne so gewahrt. Am größten ist der Wurstfest im Neubraunfels und das geht für 10 Tage und wir gehen da unten und spielen ja für 2 Tage, 3 Tage. Das sind Böhmisch, Deutschen, Amerikaner auch. Ja, ich trinke, ich gehe da runter und trinke Scheinerbier. Der Spötzl, das war, der kam von Deutschland. Der hat den Hampfer, was er gehabt hat, das hat er geordert von Deutschland her. Die machen 2 Sorten, einer ist ein Bockbier, schmeckt auch gut. Aber die Deutschen, die gehen zum Böhmen. Böhmische Festen und haben ja auch viel Spaß dabei. Und wenn die Musik nicht gesungen ist, dann das klingt ja beinahe genauso. Mein Vater, Mechaniker, mein Großvater war ein Schmied gewesen. Ja. Um 5 Jahre mussten wir schon Englisch sprechen in der Schule. Deutsch war nicht mehr in der Kirche gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem war es, aber nach dem nicht mehr. Das dauert noch jahrelang, aber das sind... Ich habe schon gelesen und auch gehört, es sind noch fast 250.000, die sprechen täglich noch Deutsch hier in Central Texas. Wir haben hier neue Invaders reingekriegt. Josef Emanuel Knudsen, Ronnie Sachs, Fragels Majex Jones, Ed Katlecek's Bavarian Village Band, The Henry Prosch Orchestra, Scheiner Hobo Band, Leroy Rübach's Swinging Orchestra, Roundtop Brass Band, Little Fisherman Orchestra, Joe Patek and Orchestra. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 2, Roundtop Texas. Ton und Technik Angelika Haller. Realisation Thomas Meinecke. Produktion Bayerischer Rundfunk 1993, Redaktion Herbert Kapfer.